1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie und offene Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heißt Nele. Und Nele ist 28, stimmt das? Ja, das stimmt. Hallo Nele, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ah, bei mir geht das darum, dass ich so vor 10 Jahren in der Disco über einen Bekannten jemanden kennengelernt hatte. Der war allerdings ein Freund von dem, mit dem ich dann nach Hause gegangen bin, sag ich jetzt mal so. Mhm. Und da hat er mir damals schon so einen Zettel zugesteckt und hat gesagt, Mensch, wenn du, lass mal lieber die Finger von dem. Es war ein Kumpel von mir, aber der behandelt so Mädchen nicht gut. Ja. So, und dann lag das erstmal so auf Eis. Dann hat der andere mich nachher wirklich zum Heulen gebracht und so. Mhm. Und dann war das so, dass ich wirklich mit einem anderen Beziehungsschwierigkeiten ganz dolle gekriegt hatte und so. Und da war dann auch ein Kind mit im Spiel. Und dann ist das ja so natürlich klickenmäßig, wer hält zu wem und so, dass ich jemand Neutrales gesucht habe, bei dem ich das einfach lassen kann. Und da fiel er mir wieder ein und dann habe ich einfach ihm eine SMS geschrieben, ob ich einen Brief schreiben kann. Da war inzwischen wie viel Zeit vergangen? Im Moment, inzwischen sind 10 Jahre vergangen. 10 Jahre vergangen? Ja. Aber du hast gerade nicht gesagt, vor 4 Jahren hast du den kennengelernt? Nein, vor 10. Vor 10 Jahren? Man, das wird nicht richtig gehört, Entschuldigung. Ah, Nee, und das ist so, dass man auch nicht weit auseinander wohnt voneinander. Mhm. Dass dann natürlich immer auch mal so der Gedanke war, sich zu treffen, dass dann immer einer aber einen Rückzieher gemacht hat. Also entweder war es damals so, er ist viel losgegangen und dann hätten immer die Freunde auch mitgemusst und das hat dann nicht so hingehauen. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment? Der Stand der Dinge im Moment ist, dass man so was ganz Komisches irgendwie hat, dass man immer noch so füreinander da ist und so. Also mit Mann meinst du und dieser junge Mann? Ja, den du vor 10, Mario, nennen wir Mario, den du vor 10 Jahren einfach nur mal da so kennengelernt hast. Und seit 10 Jahren habt ihr irgendwie so eine, eigentlich einen sehr losen Kontakt. Oder nicht mal das am Anfang gehabt. Genau, wobei man das sagen muss, dass das schon es geht schon so ans Eingemachte mit dem, was man so füreinander, oder wie man so einander geholfen hat. Und es waren dann so 2 Jahre irgendwie mal so, dass kein Kontakt war. Ja. So, aber was ist denn jetzt? Frage, bist du in einer Beziehung? Nein. Dieser Mann, Mario, den du so lange mit in deinem Leben ist, der präsent irgendwie ist in deinem Leben, bist du verliebt in den? Das kann man ja schlecht sagen. Also das wäre ja unrealistisch irgendwie, wenn man den so im Alltag nie erlebt. Hast du ihn denn inzwischen nochmal gesehen? Oder war das nur... Gesehen kann man schon sagen, aber das war immer nur mal so ganz kurz und nie ein richtiges Treffen oder so. Verstehe. Hast er denn eine Freundin im Moment? Nein. Nein. Was ist der Grund deines Anrufes? Mein Grund ist, dass ich halt... denke, dass ich das aber mal klären müsste und mich trauen müsste, mal zu gucken, wie der eigentlich so im Alltag ist. Auf der anderen Seite ist natürlich das, dass man Angst hat, dass man das, was man jetzt hat, dieses, dass man... Nele, du sagst immer Mann. Es geht ja um dich und dein Leben. Ja, genau, ich. Genau. Nee, ich. Also... Ich finde, du hast recht. Ich finde auch, dass man das mal klären sollte, dass ihr beide das mal klären solltet. Ist doch irgendwie eine irre Geschichte, wenn man 10 Jahre ja, aber ist das. Ich finde auf der anderen Seite auch, oder ich habe aber Angst, dass es dann so rüberkommt, dass ich sofort was von ihm will. Das kann man ja nicht sagen, das ist ja unrealistisch. Ja, aber es ist und doch völlig. Das, was jetzt ist, wird dann ja auf jeden Fall nicht mehr so sein, wenn man. Okay, so ist es halt im Leben. Ne? Manchmal dann wird das eine von dem anderen abgelöst. Vielleicht kommt dann ja noch was viel Interessanteres. Ja, und dass das so rumeiern ist oder so, das gebe ich ja schon auch zu. Und ich höre. ich als Frauen verstehe, verstehe, höre ja aus deiner Stimme, dass da doch so etwas wie, nennen wir es doch mal so, in so eine latente Verliebtheit schon da ist. Verliebtheit nicht, aber ich sag mal so, sowas, ich glaube, dass er zu den Besseren der Männern schon gehört. So, das ist doch schon ein Ausdruck, ja. Also sagen wir so, kein Verliebtheit, Verliebtheit muss, da muss schon ein bisschen mehr dazu kommen, aber dass das schon ein außergewöhnliches Interesse ist. Und dieses außergewöhnliche Interesse will eigentlich ein bisschen noch mehr haben, ein bisschen mehr Butter bei die Fische kriegen. Und das geht nur, indem man sich trifft. Indem man vorschlägt, Mensch Mario, jetzt haben wir 10 Jahre Kontakt, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken gehen. Oder was trinken gehen abends. Ja. Bier trinken gehen oder was weiß ich. Nele, klar, musst du machen. Mann. Vielleicht ergibt sich da ja was Tolles raus. So, jetzt sagst du mir, ja, aber vielleicht verliere ich dann das Tolle, was wir jetzt so haben. Und ja, manchmal muss man halt auch ein bisschen was riskieren. Aber das ist nicht albern, so nach so einer langen Zeit. Nee, nein, albern ist das überhaupt nicht. Es ist schwierig, finde ich, wenn man, nee, wirklich, finde ich schon schwierig. Wenn man 10 Jahre so ein, das ist ja auch eine eingefahrene Bahn, die sich da so ergeben hat, wenn man die dann verlässt. Ja. Weißt du was, wie er so lebt im Moment? Ja. Wie denn? Ja, wie soll man das sagen? Also typischer, typisch nicht. Moment. Also, wie gesagt, er ist auch ein bisschen älter als ich. Wie alt? 8 Jahre älter. Ja. Er ist halt nur für sich zuständig, sag ich jetzt mal so. Ne, ich habe ja noch ein Kind, er nicht. Also er ist nur für sich zuständig, ja. Hat auch nicht irgendwo ein anderes Kind oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Ist ganz frei. Genau, wohnt auch alleine, nicht mehr bei Mama oder so. Naja. 36. Aber? Er hat in der Zeit, wo ich mit ihm nicht so viel zu tun hatte, ist er krank geworden und musste operiert werden und so. Das war alles ein bisschen böser. Und ich hatte mich dann ja wieder bei ihm gemeldet, als dann der Schuh ganz doll drückte, als ich dann die praktisch schon eine ähnliche Krankheit bekommen habe und dann ganz doll Angst um mich selber hatte. Was für eine Krankheit ist das? Das ist Krebs. Das ist Krebs? Also, na, so will ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber auf jeden Fall bösartig, ne? Und darum bist du erkrankt? Genau. Warst du erkrankt? Genau. Und das ist wieder einigermaßen im Griff? Ich hoffe. Also ich bin auf dem Weg. Was für ein Krebs war das oder ist das? Ich hatte das, ich würde mal Unterleib jetzt sagen. Unterleib? Mhm. Ja. So, und er hatte auch eine Krebserkrankung? Ja. Welche Art? Na, das möchte ich jetzt so nicht sagen, weil Ne? Muss ja auch nicht, ne? Ist schon in Ordnung, genau. Und, aber auf jeden Fall ist das so, dass mich das natürlich ziemlich geschockt hat, weil ich habe auch mal einen Freund gehabt, der dann im Streit mit mir auseinandergegangen ist und dann tödlich verunglückt ist. Und seitdem habe ich halt dann verstärkt, was man, glaube ich, nachvollziehen kann, auch so das Gefühl, manche Dinge kann man nicht immer so weit rausschieben. Ne? Manche Dinge sollte man doch mal jetzt eben klären. Ja, eben. Da hast du was sehr Richtiges gesagt. Ich meine, ihr habt beide dann ja schon einen Schock erlebt. Ja. Und auch die Begrenztheit des Lebens schon erahnt. Was man nur vielleicht. Beide Reaktionen so. Also mal kommt das von ihm auch. Also wenn er gut drauf ist oder so, dann sagt er natürlich so, ach Quatsch, da steht nichts im Wege, sonst so mal jemanden kennenzulernen. Anführungsstrichen jetzt ganz allgemein. Und dann kommen aber auch wieder solche Sachen, dass er eigentlich auch niemanden damit belasten will, sondern erstmal sicher sein will, dass das wirklich weg ist und solche Sachen. Ja gut, aber er weiß ja, dass du ebenfalls erkrankt warst. Ja, aber ob er das überhaupt auf mich bezieht und ob er überhaupt irgend so ein Interesse an mir hat oder so, das weiß ich überhaupt nicht. Weißt du was, Nele, ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken. Ja, das ist auch was ich so kenne. Mach einfach den Versuch. Du kannst ganz normal den Vorschlag machen, lass uns doch mal treffen. Dann kann er sagen Nein, und wenn er Nein sagt, dann bleibt es halt bei dem Verhältnis, das ihr jetzt habt, aber du kannst es mal vorschlagen. Wie macht eine Frau das aber denn, ohne dass das dann so durch die Blume so wirkt, als wenn ich wirklich jetzt sofort was von ihm wollen würde? Ach, ich glaube, der wird dich ja schon gut einschätzen können, dass es nicht nur darum, dass du nicht nur den schnellen Sex willst, sondern dass du, wenn du, bestimmt nicht. Ja, du kannst es ja charmant sagen oder simsen oder wie immer du es machen möchtest. Dass du denkst, irgendwie ist jetzt so viel Zeit vergangen, wir haben so viel erlebt, jeder für sich. Wäre doch eigentlich schön, wenn wir uns doch mal treffen würden und mal wirklich mal richtig unter 4 Augen reden könnten. Und dann lässt du den Dingen ihren Lauf. Und dann gucken wir weiter. Und das musst du jetzt machen. Nele, kein Widerwort mehr jetzt. Was? Kein Widerwort mehr. Kein Aber. Keine Bedenken. Mach es, mach es. Ja. Du hast, glaube ich, nur zu gewinnen. Also ich glaube auch, zumindest weiß ich, oder was ich weiß, ist eben, dass ich das bereuen würde, wenn, oder auch wenn ich jetzt jemand anderes kennenlerne oder so, dann ist das trotzdem so, dass das mitspielt, dass ich dann immer denke, so. Ja, welche Abzweigung nehmen wir also, jetzt. Ich wünsche sehr viel Glück und grüß Mario von mir. Jo. Tschüss, Nele. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere neue, nee, nicht unsere neue, unsere Telefonnummer. Ich war gerade schon in Gedanken woanders, nämlich das neue Nachtlager.de wollte ich euch nochmal ans Herz legen. www.nachtlager.de, das ist unsere tolle Fan-Homepage, die neu aufgemacht wurde, ganz neu gestaltet wurde. Da könnt ihr zum Beispiel auch abstimmen darüber, welches Thema wir demnächst mal wieder hier machen wollen. Und es gibt eine ganze Menge Neuerungen und die Jungs haben sich da sehr, sehr ins Zeug gelegt, das sehr toll und neu zu gestalten. www.nachtlager.de. Weiter geht es mit Thomas und Thomas ist 26. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Domian. Thomas, um was geht's? Ja, das hört sich irgendwie doof an, aber ich wurde zweimal vom Vater gemacht. Was, du wurdest zweimal vom Vater gemacht? Ja, zum also, Vater. Bitte? Zum Vater gemacht. Ach, du wurdest zweimal zum Vater gemacht? Ja. Erklär mal. Und zwar wurde ich, also ich habe zwei Töchter. Ja. Und leider zwei verschiedene Frauen. Wie alt? Die eine ist 6 und die andere ist jetzt 5 Wochen alt. Ja. Und ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Dass du jetzt zwei Kinder hast? Dass ich zwei Kinder habe, also dass ich überhaupt Vater bin. Du wolltest eigentlich keine Kinder oder noch keine Kinder. Richtig. Das eine Kind ist 6 Jahre alt schon. Genau, die ist 6 Jahre alt. Und lebst du mit dieser Frau zusammen? Nee. Nein. Nee, natürlich nicht. Nein. Das ist eine andere. Hast du mit dieser Frau, mit der Mutter deines ersten Kindes, eine Weile mal zusammen gelebt? Ja, 2 Jahre. Mhm. Hast du da eine Beziehung zu dem Kind aufbauen können? Nein. Nein. Nicht richtig. Weil, wo sie geboren wurde, wurde ich 19. Mhm. Also jetzt nicht auf dem Dach, genau, dann war ich 19 und war noch selber in der Ausbildung und mir fehlte so auch noch Jugendzeit. Mhm. Und jetzt konnte ich mich in meiner Ausbildung gehen, zum Berufsschule, als konnte ich mich damals eben ausleben. Ja. Eben mit Autos spielen und hast du nicht gesehen, klar. Und von jetzt auf gleich dann hieß es, anderes Auto, Kindersitz einbauen und Kinderwagen und so ist das. Mit 19 Jahren, du mir, weißt du, so. Oh. Ja, schon. Aber es gibt viele, die halt sehr jung auch Vater oder Mutter werden. Das heißt, du hast dann 2 Jahre mit der Frau und dem Kind gelebt, aber das Kind war dir eigentlich fremd, um es mal noch neutral auszudrücken. Richtig. Also, ich sag mal, ja. Gar lästig, das Kind? Bitte? War das Kind dir sogar lästig? Nein, das nicht. Aber ich konnte es nicht für mich selber akzeptieren, dass ich jetzt der Vater davon bin. Dass das ein Teil von mir ist, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen muss. Ja. In den letzten Jahren, nun ist das Mädchen schon 6 Jahre alt. Hast du dich denn in den letzten Jahren ein bisschen um das Kind gekümmert? Ich hab's nach die 2 Jahren, wo wir dann getrennt gelebt haben, habe ich es noch versucht, 2 Jahre aufrechtzuerhalten, eben mit alle 2 Wochen nur sehen. Mhm. Und aber ich konnte es irgendwie nicht mehr. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, Domian. Also, ja, kein Bock drauf, oder wie? Nein, das nicht, aber, ich liebe sie, auf jeden Fall. Aber ich kann sie nicht akzeptieren als so meins. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich vielleicht Angst vor der Verantwortung hatte. Oder hast. Oder hab, ja. Ich meine, mittlerweile bist du 26 Jahre alt, es sind sehr viele Jahre vergangen seitdem. Ja. So, stellen wir das mal eben zur Seite. Jetzt gibt es schon wieder ein neues Kind. Ja, leider. Das 5 Wochen alt ist. Richtig. Du sagst leider und... Und zwar meine jetzige Lebensgefährtin. Ja. Also wir wohnen jetzt nicht zusammen, aber... Moment. Wir haben zusammen gewohnt, aber jetzt nicht mehr, weil sie ist jetzt weggezogen. Ja. Und sie kannte die ganze Geschichte von meiner Ex-Freundin damals, eben mit dem Kind und wie ich dazu stehe. Mhm. Und sie hatte mich irgendwie noch gestärkt, von wegen, mach dir mal keine Sorgen, da wird alles schon gut, aber bei mir brauchst du keine Sorgen machen, ich will niemals Kinder haben, versorge ich mir die Figuren so. Hm. Also so, hört sich doof an, aber sie hat es eigentlich anders rübergebracht. Ja. Und da hast du dich dann drauf verlassen? Ja. Hat denn die Freundin offensichtlich dann auch nicht verhütet? Doch, hat verhütet. Die hat die Pille genommen? Sie hat die Pille genommen. Mhm. Nur jetzt muss ich ganz kurz nochmal da was zu sagen. Bei ihr war es keine Liebe, sondern es hat irgendwie so gepasst, wie Faust aufs Auge, wir zwei. Wenn wir zwei irgendwo waren, das war spitze und wir konnten uns blind vertrauen. Das war keine Liebe, aber es hat perfekt gepasst. Genau, super geil. Also gute Freundschaft oder wie? Mehr als Freundschaft, also eigentlich vielleicht auch mehr als Liebe. Es war einfach nur perfekt, weil sie sprach meine Sprache, ich sprach ihre Sprache. Also mehr als Liebe sogar noch. Ja, genau, würde ich mal so sagen. So, nun ist aber doch, obwohl sie nicht will, ist sie doch schwanger geworden. Genau. Du hast dich, nach welcher Zeit ist sie schwanger geworden? Wie lange wart ihr da schon zusammen? 2 Jahre waren wir. 2 Jahre. Mhm. Du hast dich natürlich dann überhaupt nicht um Verhütung gekümmert, gehe ich dann von aus. Bitte was? Ich sage, du hast dich dann folglich überhaupt nicht um die Verhütung gekümmert, weil du dich auf die Frau verlassen hast. Doch, ich habe auch mitgemacht, klar. Also nein, du hast dich nicht um die Verhütung gekümmert. Das heißt, du hast keine Kondome benutzt. Doch, wenn sie die Pille weglassen musste, habe ich gemacht. Also das haben wir gemacht, auf jeden Fall. Ja, aber es ist nun doch schiefgelaufen. In deinem Sinne schiefgelaufen. Ja. Mhm. Jetzt ist das Kind da, 5 Wochen alt. Genau, 5 Wochen alt. Und du hast wieder die gleichen unangenehmen Gefühle wie bei dem ersten Kind. Richtig. Bist du mit der Frau noch zusammen? Also wir leben jetzt getrennt. Ja, okay, das hast du gesagt, aber so herzensmäßig. Ja, und irgendwie bin ich sauer auf sie, aber dann wieder doch nicht. Ja, also was heißt sauer auf sie? Ich meine, wir können auch sauer auf dich sein. Wenn du partout kein Kind haben willst, dann... Also ja, klar, nein, klar, das stimmt, auf jeden Fall. Dann musst du halt immer dein Hütchen nehmen. Also wir sind eigentlich noch zusammen, ja. Weißt du, Thomas, ich kann das ja verstehen, wenn du warst damals 19 Jahre alt und du hattest noch andere Sachen im Kopf und so. Im ersten Moment kann ich das verstehen. Im zweiten Moment, finde ich, muss man sich immer zu einer anderen Haltung zwingen. Du hast es geschafft und warst jung genug und bedacht genug, ein Kind zu zeugen. Egal, wie alt du bist. So. Und daraus resultiert, finde ich, generell die Verpflichtung, dass man sich dann auch um so ein Kind kümmern muss, es ist dein Kind. Und wenn da anfänglich vielleicht eine Blockade war, wundert es mich, dass die Konfrontation mit dem Kind, als es dann aufgewachsen ist und du mit ihm gespielt hast, dich angeguckt hat, dass die ersten Worte gesagt hat und so, dass das nicht aufgebrochen hat. Du entziehst dich ja komplett deiner Verantwortung. 2 Mal jetzt schon. Bitte was? Ich sage, das zweite Mal bist du jetzt dabei, dich deiner Verantwortung zu entziehen. Wie lange hat dein erstes Kind dich jetzt schon nicht mehr gesehen? 4 Monate. Hm. Die wird irgendwann mal als älter sein. Und dann wird die dich fragen, hey, Papa, was war denn damals los? Wieso hast du dich nicht um mich gekümmert? Genau davor habe ich Angst, Domian. Jetzt hast du noch die Chance, das Ruder rumzuwerfen. Bei dem einen Kind ist es schon ziemlich spät, aber das geht auch immer noch. Und bei dem Kleinen hast du die Chance jetzt auf jeden Fall. Was ist denn, warum hast du denn so eine große Angst vor dieser Verantwortung? Ich kann es dir nicht sagen, Domian. Ich weiß es nicht. So, wenn ich mir beide angucke, könnte ich mich in die verlieben, aber ich habe irgendwie Angst, da näher zu treten. Also mit dem Herzen bist du schon dabei? Mit dem Herzen bin ich dabei, aber irgendwie kann ich das nicht so, wie soll ich sagen, sag mal, wenn ich mit meinem Bruder seine Kinder spiele. Hm? Wenn du? Wenn ich mit meinem Bruder seine Kinder spiele. Ja. Der hat auch 3 Kinder. Hm. Und mit dem spiele ich sehr gerne, auf jeden Fall. Ja gut, da kannst du auch direkt danach wieder nach Hause gehen und hast nichts damit zu tun mehr. Ja, so in etwa. ich weiß, für manche ist das so, Idiot, der will sich nicht darum kümmern. Ja, für mich ist ganz wichtig, deswegen will ich es doch nochmal fragen, es gibt ja auch Männer, denen ihre Kinder völlig egal sind. Die interessieren sich nicht dafür. Die haben auch empfinden auch keine Liebe oder keine Bindung zu den Kindern. Das ist bei dir nicht so. Nein, absolut nicht. Also, wenn du sie siehst und wenn du sie anfasst und umarmst, geht dir schon das Herz auf. Ja, dann geht mir das Herz auf. Ja. Klar. Aber dann irgendwie kommt dieses. Also, ich bin froh, wenn sie wieder weg ist und ich nicht mehr drauf aufpassen muss oder so. Ich weiß nicht. Du bist froh, wenn sie wieder weg ist, weil es dann praktischer für dich ist, das Leben? Nein. Sondern? Schwieriger. Weil ich mir selber damit Blockaden baue, eben zu nachdenken, was passiert, wenn sie kommt und sagt, ey, warum war es nicht da, Alter, was soll das? Hast du Angst, irgendwas falsch zu machen, wenn du mit den Kindern alleine bist? Teilweise auch, ja. Wie reagiert denn die Mutter deines ersten Kindes auf dein Verhalten? Lass mal lieber, ich mach und nee, brauchst dich nicht drum kümmern. Achso, die ist gar nicht so böse mit dir. Nein. Aber die würde auch dir nichts in den Weg werfen, wenn du sagen würdest, ich möchte jetzt intensiver und öfter mein Kind sehen. Nein. Würde sie nicht. Ich weiß nicht, was da bei dir los ist, Thomas, dass da so eine Blockade ist und nach so vielen Jahren die Blockade immer noch anhält. Ob du einfach eine träge Socke bist oder ob da noch was anderes ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du was verändern musst. Ich finde, dass du einmal die moralische Pflicht dazu hast. Und zum anderen glaube ich auch, dass es für dich einfach auch gut ist, das zu tun, weil du hast jetzt schon ein schlechtes Gewissen und schlechtes Gefühl und hast Angst vor der Zukunft, wenn deine Tochter dich irgendwann fragen wird. Ja, ich leide eigentlich sehr darunter, weil ich nur im Gedanken bin. So, dann, wenn du darunter leidest, dann tritt dich doch einfach in den Hintern und sag, okay, jetzt versuche ich es mal anders. Ich mache mir jetzt mal einen Plan. Ich spreche mit der Mutter des Kindes ab, jedes zweites Wochenende kommt die Kleine und dann mache ich mit der tolle Sachen. Gehe ich mit der irgendwie, weiß ich, was man mit einem 6-jährigen Mädchen alles macht. Ja. So. Und dass du jetzt nochmal ein Kind bekommen hast, ist ja schon fast, muss man schon fast schmunzeln, dass das Schicksal sagt, nur komm, jetzt zeigen wir es dem mal, jetzt muss aber ran. Das musst du jetzt machen, das ist jetzt dein Schicksal. Da musst du dich jetzt drum kümmern. Ob dir das nun erstmal gefällt oder nicht, finde ich. Und ich hoffe sehr, dass wenn die Blockade überwunden ist, dass du durch die Bindung und die Liebe von deinen Kindern so belohnt wirst, dass du irgendwann auch sehr glücklich bist, dass du sie hast. Ja. Aber du musst was unternehmen, du musst was tun. Wegen deines Kindes und auch wegen dir selbst. Ich glaube nicht, dass du sehr viel Respekt vor deinem eigenen Verhalten hast im Moment. Ich habe mehr gesagt, Angst vor mir selber. Ja. Ja. Du hast Angst vor dir selber? Ja, klar. Angst inwiefern? Angst ist, wie soll ich das sagen? Manchmal denke ich mir, du hast die Scheiße angerichtet, sieh zu, dass du wieder gerade kriegst, aber dann kriege ich das nicht gerade und bin am Verzweifeln und versinke eigentlich in mir selber. Und okay. Das wäre dann auch so eine Form von Selbstmitleid, ne? Nee, nicht mehr Selbstmitleid. Ich versuche mehr da wegzurennen, aber auf eine andere Art. Naja. Ja. Ein bisschen auf dem Boden und da liegen bleiben und irgendwie aufstehen. Also, ja. Klar ist, dass sich was ändern muss. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da vielleicht gravierend bei dir noch los ist. Ob man das sogar psychologisch behandeln muss oder ob das einfach eine Frage deiner eigenen Einstellung ist. Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich meine, schaden kann es ja nichts. Versuchen können wir es ja mal noch. Das wäre cool, klar. Ne? Ansonsten, so was ich dir so aus meiner Sichtweise sehen kann, reiß das Ruder aber so schnell wie möglich rum und versuche das, was du bisher schlecht gemacht hast, jetzt wieder gut zu machen. Bei dem. Ja, ich bin zwar eigentlich dabei bei der zweiten jetzt, also mit meiner jetzigen Freundin, aber irgendwie krieg das Ruder nicht rum. Immer wenn ich denn da bin, bin ich nett und dann frage ich sie, warum muss er das denn jetzt sein? Warum musstest du denn jetzt schwanger werden? Okay, aber das ist ja völlig albern, jetzt da Vorwürfe zu machen. Ja, genau, ja, dann, deswegen, kann, ja. Dann kann ich dir auch ständig Vorwürfe machen. Was bist du für ein 26-jähriger Kerl, der nicht selbst auch auf die Verhütung achtet? Also, das ist ja alles Quatsch jetzt. Das Kind ist jetzt da und jetzt muss man sich mit den Verhältnissen arrangieren. Ja. So, Thomas, meine Meinung habe ich dir gesagt. Wir rufen dich aber jetzt nochmal an, dann kriegst du noch eine andere Meinung und dann hoffe ich, dass was in die Wege geleitet wird von deiner Seite aus. Alles klar. Alles Gute, Thomas. Ich danke dir. Wir melden uns gleich nochmal. Ja, ciao. Okay, tschüss. Hier ist Anastasia, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Anastasia, um was geht's? Es geht darum, dass ich an Muskelschwund leide. Das heißt, ich sitze im Rollstuhl. Und wie du schon sagtest, 28 Jahre alt. Und jetzt habe ich so meine eigene erste Wohnung. Und seit 8 Monaten meinen ersten Freund. Sag mal, ich muss dich mal fragen. Haben wir beide schon mal miteinander gesprochen? Nein. Nein? Nein, haben wir nicht. Ich dachte, Anastasia, der Name ist irgendwie so. Dann war das eine andere Anastasia, mit der ich gesprochen habe. Wahrscheinlich. Ja. Ein schöner Name übrigens. Dankeschön. Dankeschön. So, erste Wohnung, erster Freund, schwere Erkrankung. Ja. Erster Freund, habe ich das richtig verstanden gerade? Erster Freund nicht, aber erste richtige Beziehung. Ja. Die schon, wie gesagt, seit 8 Monaten sehr glücklich verläuft. Ja. Jetzt kommt das Problem. Ja. Und das ist mein Bruder. Er mischt sich immer wieder ein. Und zu mir hat er gesagt, ja, wir passen nicht zusammen und dies und das. Und von meiner Mutter habe ich erfahren, dass er das Ganze für pervers hält. Für pervers hält? Diese Beziehung. Warum? Es kann nicht sein, dass ein gesunder Mann mit so einer Frau, die im Rollstuhl sitzt und nicht für sich selbst sorgen kann. Und das sagt dein eigener Bruder. Das sagt mein eigener Bruder, aber nicht mir ins Gesicht, sondern meine Mutter. Und kann ich eigentlich nur sagen, pfui, dass der eigene Bruder sowas sagt. Ja, und genau aus dem Grund trifft mich das Ganze so. Das glaube ich. Sag mir noch mal ein paar Sätze zu deiner Erkrankung. Muskelschwund, das ist ja eine schwere Erkrankung. Muskelschwund, das ist ein Gendefekt. Das heißt, ich sitze im Rollstuhl und habe sehr wenig Kraft. Und darum bin ich ja auf Hilfe angewiesen. Kannst du alleine zur Toilette? Zum Beispiel. Nein. Nein, das heißt, es muss sich jemand aufs Klo draufheben. Das macht alles meine Mutter. Ja. Und als ich umgezogen bin, in meine eigene Wohnung, haben wir das Ganze so gelöst, dass sie Wohnung nebenan. Ach so, wie praktisch. Bezogen hat und sie macht weiterhin die Pflege. So, dann. Also Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir ist gut, aber. Sehr gut. Mhm. Kannst du folglich dann auch nicht alleine zu Bett gehen? Nein. Nein, es muss immer jemand da sein, der dich dann ins Bett hebt quasi oder schiebt, ja. Trägt oder wie auch immer. Ja. Bei der Toilette ist es so, beim Baden oder Duschen ist es genauso. Genau. Kannst du deine Hände bewegen, kannst du alleine essen? Ja. Das geht schon. Ja, also sagen wir so, alles was nicht schwer ist, ein Kilo, kann ich auch allein alles erledigen. Kannst du den Rollstuhl selbst bewegen? Hast du die Kraft dazu? Nein, ich habe 2 Elektrorollstühle. Ach so. Einmal für zu Hause und einmal für draußen. Und mit so kleinen Sensoren, wo man dann mit rumfahren kann? Ja, so mit Joystick und ja, sowas, genau. Wo man wenig Kraft braucht. Genau. Schreitet diese Krankheit sehr merklich für dich fort oder ist die relativ konstant? Sie ist relativ konstant. Also in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, bin ich schon seit über 18 Jahren. Ah ja, aber du bist mit dieser Erkrankung, sagen wir es nochmal klar, geboren worden. Ja, ich konnte nie laufen und die Kraft, die ließ nach und nach. Ja. Nach und dann, Wo hast du jetzt deinen Freund kennengelernt? Wo lernt man momentan die feste Freundin? Internet. Das Internet? Ja. Das ist ja wirklich irre mit dem Internet, was man da alles schon arrangieren kann. Ja. Und dann hast du ihm auch gleich reinen Wein eingeschenkt beim Chatten oder wie auch immer. Es gibt eine bestimmte Seite, wo man sich anmelden kann. Und diese Seite ist ja für Leute mit Handicap gedacht. Also da macht man keine Geheimnisse draus. Ach so. Und, mit Foto, mit Handicap, mit Charaktereigenschaften, mit allem drum und dran. Verstehe. Und dann hat er mich vor 2 Jahren angeschrieben. Ja. Und kam aus der gleichen Stadt und da haben wir einen Tag später telefoniert, ein paar Tage später getroffen. Ja. Aber für ihn war alle so neu und, wie ich immer sage, sehr exotisch. Und ich habe gesehen, dass er nicht wirklich klarkommt. Also als Freunde ja, aber mehr konnte sich damals nicht vorstellen. Aber jetzt schon? Ja, in der Zeit hat er eine feste Freundin, ich hatte einen festen Freund. Das war Fernbeziehung. Und ja, irgendwann, das war letzten Sommer, hat er mir dann gestanden, dass er mehr mit mir vorstellen kann. Und du mit ihm? Dir und ihn, auch? Ja, der war mir auch die ganze Zeit sympathisch und ich ihn auch. Wie alt ist er? Der ist 36. 36, du bist 28. Ja. Für ihn ist das jetzt weiter kein Problem, dass du ein Handicap hast? Nein, das ist ihm nicht. Weil, wie gesagt, er hat sich Zeit gelassen und hat das Ganze sehr gut überlegt. Ja, ihr kennt euch dann ja auch schon über 2 Jahre, ne? Ja, Besucht er dich oft? Ja, wir sehen uns fast jeden Tag. Ja. Er wohnt nach wie vor in deiner Stadt? Ja, nach wie vor. Deine Mutter ist mit dieser Beziehung einverstanden? Meine Mutter war am Anfang sehr skeptisch. Aber inzwischen, obwohl sie diesen Mann immer gemocht hat, auch als Freund. Und dass es mehr wurde, klar, war sie skeptisch, dass es vielleicht nicht lange hält, aber... War sie bei dem Freund davor auch skeptisch? Ja. Ja. War dir der Bruder bei dem Freund davor auch skeptisch? Das war, wie gesagt, eine Fernbeziehung und da hat er nicht so viel mitbekommen. Es waren vielleicht alle 4 Wochen ein Wochenende und auch in der Zeit war ich nicht die ganze Zeit zu Hause, sondern wir waren unterwegs. Jetzt ist es ganz anders. Wie alt ist denn dein Bruder? Der ist 10 Jahre älter als ich, 38. Ja. Wohnt der auch mit bei euch in der Stadt oder in der Nähe? Bei meiner Mutter wohnt er. Ach so, der wohnt also gleich quasi im Haus mit? Ja, genau. Genau, das ist ja das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich hatte gerade so einen Gedanken, ob er irgendwie eifersüchtig ist, ob er einfach nicht jemand anderen mit in den engeren Familienverbund haben will. Das hat mit Macht ja manchmal auch was zu tun. Es hat mit Neid und Eifersucht zu tun, auf jeden Fall. Mit Neid auch? Mit Neid auch. Warum? Weil er momentan keine feste Partnerin hat, aber nicht ohne Grund. Er hat sehr viele Probleme, unter anderem Suchtprobleme. Ach so, und macht dir das Leben mies? Er hat selbst große Probleme, macht dir es dein Leben mies? Ja. Wie positioniert sich denn deine Mutter? Er wohnt bei deiner Mutter. Was lebt dein Vater auch noch? Ja, die sind seit 8 Jahren getrennt. Getrennt, okay. Also der Bruder wohnt bei deiner Mutter. Ja. Was sagt denn deine Mutter zu deinem Bruder, zu seinen Äußerungen? Ja, sie möchte das Ganze nicht so wahrhaben und die versucht mit dem zu reden und irgendwie... Mit dem Bruder zu reden? Ja, sie sagt dann auch immer wieder... Es ist mein Leben und ich habe zu entscheiden, mit wem ich zusammen bin. Und, also sie will schon versucht zu vermitteln und steht eher auf deiner Seite. Ja, so kann auf man jeden sagen. Fall. Aber das, was ich heute erfahren habe, ich meine, diese Äußerung, er findet das Ganze pervers. Du weißt sicherlich, dass es solche Männer tatsächlich gibt, ja. Und davon weiß ich auch. Und als ich da angemeldet war auf dieser Seite, habe ich auch genug solche Männer. Also Männer, die sich gezielt behinderte Frauen suchen, weil sie da sexuell drauf stehen. Da bist du aber ganz sicher, dass das bei deinem Freund nicht der Fall ist. Nein, weil wie gesagt, ich habe genug solche Männer kennengelernt und die führen fast alle ein Doppelleben. Verstehe. Und vor allen Dingen kennst du deinen Freund hier schon lange genug, um ihn genau zu betrachten. Ja, und ich kenne auch seine Familie und seine Familie war schon oft genug bei mir. Ach so. Sehr oft bei denen eingeladen. Also ich bin da voll und ganz akzeptiert. Sag mal, diesen schlimmen Satz, dass er das pervers findet, den hat er heute erst gesagt, dein Bruder? Den hat er nicht erst heute gesagt und den hat er noch nicht zu mir gesagt, aber zu meiner Mutter. Und ich kann meiner Mutter 100% vertrauen. Also zu mir hat er nur gemeint, wir passen nicht zusammen. Und als ich Kontra gab, dann hat er gemeint, ich werde es noch bereuen. So, Anastasia, dann will ich dir erstmal ganz von Herzen was sagen, was mir schon die ganze Zeit auf der Seele brennt. Gib dem Typ mal ordentlich Kontra. Ich finde das unter aller Sau. Ich sage es jetzt auch mal ganz, ganz klar, was der da gesagt hat. Der soll sich nicht um dein Leben scheren. Wenn du wirkst für mich eine absolut reife und klare, erfahrene Frau. Mhm. Wenn du für dich entschieden hast, das ist mein Freund, dann ist das für dich dein Freund und es gilt, dich zu beglückwünschen, dass du eine Liebe hast und einen Freund hast. Ich finde es eine absolute Beleidigung, was er da gesagt hat. Eine unglaubliche Beleidigung. Du bist ein behinderter Mensch und du bist ein ganz normaler Mensch, wie wir alle anderen auch. So. Und somit steht dir auch ein Leben zu, wie alle anderen auch haben. Und da redet man gar nicht drüber. So. Und ich finde, dass du deine Position da wirklich mit aller Klarheit und Vehemenz verteidigen solltest. Und das lass dir nicht gefallen, finde ich. Ich finde es ganz schlimm, was er gesagt hat. Er gönnt dir dein Glück nicht. Ja, und das ist mir auch klar. Nur, ich kenne meinen Bruder und mit allen seinen Stärken und Schwächen. Und gut, jetzt klingt das vielleicht komisch, aber ich habe jetzt Angst um meinen Freund. Das heißt, du hältst es für möglich, dass der den irgendwie tätlich angreift? Ja. Dass er so weit geht und... Und wenn du vorher mit deinem Bruder sprichst und eine deutliche Warnung aussprichst, bis hin zur Androhung einer Anzeige, wenn irgendetwas passieren sollte? Wahrscheinlich ja, musst, ob ihn das abschreckt, ist ja... Ja, du musst irgendwie härtere Geschütze auffahren. Und deine Mutter kann das nicht so vermitteln, dass er Ruhe gibt. Ja, sie versucht das ganze Zeit, aber wie gesagt, es ist heute erst so richtig raus. Sie verheimlicht das Ganze schon seit 3 Monaten. Sag mal, Anastasia, was mir gerade noch einfällt, gibt es in eurer Familie eine Autorität, den dein Bruder gleichermaßen respektiert wie du und deine Mutter? Einen Verwandten, einen Geistlichen, jemand aus der Kirche, irgendwen? Leider nicht. Sonst wäre meine Idee gewesen, dass diese Person mit deinem Bruder mal spricht. Ja, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ja. Also, was kann ich sagen? Ich kann nur sagen, dass ich dir wünsche, dass du die Kraft hast, dich dagegen zu behaupten. Und dass du ihn wirklich, dass du eine Drohung aussprichst, wenn er dir da reinfunkt. Das geht ihn nichts an. Das Fatale ist natürlich, ich verstehe deine Situation, der wohnt nebenan. Und du bist ja ständig auch durch die Mutter mit ihm konfrontiert, ständig. Hat er dich denn sonst in deinem Leben ordentlich behandelt oder auch irgendwo abschätzig? Ich habe das nie zugelassen. Ich bin schon eine sehr starke Natur. Ja. Und für mich allein, ja, da kämpfe ich ja. Ja, das höre ich, dass du eine Kämpferin bist. Ja, aber das Problem ist, dass mein Freund ganz anders drauf ist. Der ist ruhiger und stiller und hat ruhiger, Angst. Genau. Und, also, so traurig das ist, dass du als erkrankte Frau musst jetzt den stärkeren Part spielen. Ja. Und so ist es dann leider. Und wahrscheinlich ist das auch der bessere Weg, wenn du ihm die Stirn bietest und nicht deinen Freund, weil wahrscheinlich hat er da mehr Respekt vor, als wenn der Mann irgendwas zu ihm sagt. Liebe Anastasia, ich habe da nur auch keine kluge Idee, wie man das machen könnte. Ich wollte dich, möchte aber, das ist mir so wichtig, dich zu bestärken, dass du da dein Ding durchziehst. Ja, aber es hat mir schon geholfen, mit jemandem drüber zu reden, der unbetroffen. Ja, ja. Das hat schon sehr... Das freut mich, das wäre sehr schön, das würde mich freuen. Ja, und dann möchte ich sagen, dass ich deine Sendung sehr, sehr mag. Sehr nett von dir, freut mich aber auch sehr. Mach weiter so. Anastasia, alles Gute und viel Glück mit deinem Freund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt sage ich euch, was wir morgen machen. Wir machen ja jetzt in diesem Jahr etwas ein kleines bisschen anders, nämlich es gibt nur einmal in der Woche ein festes Thema und das feste Thema findet jetzt immer statt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also morgen Nacht. Und morgen Nacht heißt unser Thema 2009, Ausrufungszeichen. Das muss ich tun. Nochmal Ausrufungszeichen. Ich möchte mich gerne mit euch, also nicht über irgendwelche popligen Vorsätze, ich nehme mir vor, nicht mehr zu rauchen oder irgend sowas. Nee, darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen schon über größere und härtere Sachen reden. Ich möchte gerne mit euch über eure Pläne für dieses Jahr sprechen, wenn es im Hinblick auf größere Sachen. Vielleicht müsst ihr euch in Kürze oder in diesem Jahr einer sehr großen, sehr komplizierten Operation unterziehen, dass ihr sagt, ja, 2009, das muss ich tun. Vielleicht plant ihr auszuwandern, das ist ja auch ein großer Schritt. Und ihr sagt, ja, das muss jetzt in diesem Jahr passieren. Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, dieses Jahr in einem bestimmten Bereich endlich euren Freunden oder Angehörigen die Wahrheit zu sagen, weil es einfach nicht mehr so geht. Also über solche für euer Leben schon gravierenden Dinge möchte ich mich gerne morgen unterhalten. 2009, das muss ich tun. Was müsst ihr in den nächsten Monaten, Wochen oder nächsten Monaten tun? In dem Sinne, dass da gar kein Weg dran vorbeiführt. Wenn ihr mir gerne das erzählen wollt und mit mir vielleicht drüber sprechen wollt, auch beraten wollt, wie man es dann genau anstellt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen an ab 0 Uhr. Wie immer sind ab 0 Uhr unsere kostenfreien Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. 1.45 Uhr und 30 Sekunden jetzt. Und jetzt geht's weiter mit unserer freien und offenen Themenrunde. Herzlich willkommen, sage ich zu Svenja. Svenja ist 30. Hallo Svenja. Ja, hallo Domian. Svenja, um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe ein ganz großes Problem. Das geht wohl meine Familie was an. Ich habe mich im November letzten Jahres von meinem Mann getrennt, nach 8 Jahren Ehe. Hm. Kinder? Ja, 2. Ja. Ein Sohn von 11 und eine Tochter, die wird jetzt 7. Ja. Ja, durch die Trennung habe ich halt gesagt, möchte ich halt ein komplett neues Leben anfangen. Es piepst, hörst du es? Ja, warte mal kurz, ja? Mhm. Das ist wahrscheinlich der Akku oder so. So, nee. Okay. Okay. Ja, und habe halt meinen Eltern einen Brief geschrieben vor der Trennung, weil ich halt mit denen mal Klartext reden wollte. Das heißt, mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Mhm. Jahrelang, wie alt warst du da? Also es angefangen hat, war ich 8. Ja. Und es hat aufgehört mit, ja, fast 17. So lange? Mhm. Regelmäßig? Ja, regelmäßig. Mhm. Sexuell missbraucht heißt, dass er dich vergewaltigt hat? Also ich muss dazu sagen, er ist nicht in mich eingedrungen. Mhm. Also es war halt so, dass ich ihn halt anfassen musste, er mich halt. Mhm. Dass ich halt sein Geschlechtsteil mehr oder weniger auch in den Mund nehmen musste. Mhm. Ja, und da wollte ich halt mit meiner Mutter drüber reden, weil ich hatte es halt klargestellt oder bin hingegangen, habe gesagt, jetzt mal, da sind das gelaufen damals. Und sie meinte, ja, meinen Vater dann zu fragen, ob es stimmt. Und er hat dann auch wohl nur drauf gesagt, ja. Ja, und das Ende vom Lied war, 2 Tage lag er unten auf dem Sofa. Und wann war das? Wann hast du das deiner Mutter gesagt? Da war ich 17. Da warst du 17? Da war ich 17 und wollte von zu Hause abhauen und da hat sie mich dann halt erwischt und wollte halt wissen, warum ich abhaue. Mhm. Und dann habe ich mir dann halt allen Mut zusammengenommen und habe dann halt gesagt, ja, so und so. Ich sag, du lagst im Krankenhaus, da musste ich bei ihm mit dem Bett schlafen. Ich sag, der hat mich abends in meinem Kinderzimmerbett besucht und hat mich da befummelt. Darum möchte ich hier raus. Ich sag, ich schaff das hier nicht mehr. War deine Mutter nicht entsetzt? Ganz ehrlich, ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, so wie du es gerade erzählt hast, klang das nicht so. Und, dann hat deine Mutter deinen Vater gefragt, hier, stimmt das? Und dann hat der gesagt, ja, stimmt. Ja, genau. Und hat sich auf die Couch gelegt. Nö, dann waren die oben im Bett und dann haben die noch, ich glaube, 5 oder 10 Minuten geredet. Und dann meinte sie nur, hör zu, ich kann dir nicht in die Augen gucken, geh runter. Und dann hat er 2 Tage auf dem Sofa geschlafen und war danach wieder im Ehebett. Und alles war wieder wie früher? Genau. Mhm. Mhm. Ich wurde dann wohl halt als Lügner hingestellt, weil andere Leute haben das halt auch mitbekommen. Ja, und ich wurde dann so hingestellt, als wenn ich nur meinen Vorteil haben wollte und wurde deswegen... Wir haben andere Leute das mitbekommen. Hast du es erzählt, andere Leute? Ja. Ja, ja. Ich habe es Freunden erzählt und... Du hast ihn aber nicht angezeigt. Ich habe ihn nicht angezeigt, nein, weil ich die heile Welt halt damals nicht kaputt machen wollte. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, als du so piepste noch, dass du dich im November getrennt hast nach 8 Jahren Beziehung. Genau, von meinem Mann. Mhm. Jetzt habe ich den Zusammenhang noch nicht so richtig verstanden mit den Eltern jetzt. Weil mein Mann arbeitet halt jeden Tag mit meinem Vater zusammen. Mhm. Dann hat er halt sehr guten Kontakt zu meinen Eltern. Mhm. Und ich konnte die Ehe irgendwann nicht mehr weiterführen. Ich wollte auch kurz vor der Hochzeit wollte ich halt abspringen. Da hat mich halt jeder überredet, wir sollen doch heiraten. Warum konntest du die Ehe nicht weiterführen und warum hattest du am Anfang schon so eine Aversion gegen die Ehe? Ja, ich wollte eigentlich nie heiraten. Ich wollte nie heiraten und ja, dann kam er aber. Ich hatte keine Lehre, hatte aber schon ein Kind und dann wurde dann halt so nach dem Motto, komm, dann heirate, dann bist du abgesichert und all so Sachen. Also waren das eigentlich 8 Jahre wider deinen Willen? Genau, 8 Jahre, die ich mir hätte schenken können. Gut, ich sag ein gutes Herz, weil da kam meine Tochter halt raus. Ja, aber du hast 2 Kinder. Ich habe 2 Kinder. Und das erste Kind ist auch von deinem Mann, von deinem Partner? Nein, nein. Ach so, das ist ein anderer Vater. Das ist von der Beziehung davor. Also, verstehe. So, jetzt ist mir der Zusammenhang immer noch nicht klar. Erklär mal. Ja, ganz einfach. Mein Mann steht in dieser Sache einfach nicht hinter mir. Er weiß aber genau, was passiert ist. Er weiß genau, was passiert ist. Von Anfang an wusste er Bescheid. Und er steht aber nicht hinter mir und hält mir mal irgendwie den Rücken frei oder sonst irgendwas. Und dann. Was heißt das, Svenja, dein Mann steht nicht hinter dir? Sagt er, das ist nicht schlimm oder du lügst oder was sagt er? Nein, er sagt nicht, ich lüge oder es wäre auch nicht schlimm, nur ich sollte mit dem Thema abschließen. Aber ich kann mit diesem Thema nicht abschließen. Was ich sehr gut verstehen kann. Weil ich sag mal, ich möchte einen Grund wissen. Darum habe ich meiner Mutter ja auch einen Brief geschrieben, wo sie mir erklären sollte, warum, weshalb sie da nicht reagiert hat oder warum sie als Mutter so reagieren kann. Finde ich auch sehr, sehr richtig gefragt. Also diesen Brief hat sie dann gelesen, hat mich am nächsten Tag angerufen, ins Telefon gebrüllt, ohne Ende. Was hat sie gebrüllt? Sie hat gebrüllt, ja. Was hat sie gebrüllt? Ja, was mir denn einfallen würde und damit hätte sie wohl nichts zu tun. Ich sollte das mit meinem Vater klären. Sie würde auf jeden Fall mit mir nicht drüber reden. Und da bin ich mittlerweile so weit gegangen, dass ich den Hörer aufgelegt habe und habe gesagt, dann will ich auch keinen Kontakt mehr haben. Jetzt bist du übrigens das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch 3 Geschwister. Mädchen? 2 Mädchen und einen Jungen, aber da weiß ich, die hat er nicht angefasst. Alle nicht, die anderen? Alle nicht. Also jetzt hast du dich ja von deinem Mann getrennt, da kann man ja so sagen, okay, das war schon mal ein richtiger Schritt. Was macht dir jetzt, was die Ehe anbelangt, was macht dir da noch zu schaffen? Die Ehe jetzt generell, die ich mit meinem Mann hatte, hätte ich keine Gefühle mehr für ihn gehabt. Okay, aber da hast du ja so eine Konsequenz rausgezogen. Genau, da habe ich jetzt die Trennung. Und durch diese Trennung halt, weil bei meiner Familie ist noch nie jemand gewesen, der sich scheiden lassen hat. So, und ich bin jetzt die Erste, die ausgezogen ist und lässt sich scheiden. Und jetzt bin ich bei allen unten durch. Ich habe mit gar keinem mehr Kontakt. Verstehe. Also ich stehe jetzt komplett alleine da. Und ich sehe, und dich beschäftigt so sehr dieses Thema, was verständlich ist, wenn man so lange so ein Unrecht hat erfahren müssen. Genau. So was Schlimmes hat erfahren müssen. Und dann reagiert deine Mutter abermals völlig unangemessen, so wie damals schon. Ja, also natürlich trägt sie eine Mitschuld, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, ich sag auch, man als Mutter über die Jahre muss man das merken. Das hat mit 8 angefangen und hat mit 17 aufgehört. Das sind fast 10 Jahre. Finde ich auch. Und spätestens nachdem du es ihr gesagt hast, hätte sie aber so etwas von Terror machen müssen. Und sie hätte es ja hingenommen. Ja. Sie ist eine mitschuldige Person, das ist gar keine Frage. Also sie hat es einfach überspielt und jedem erzählt, ich wollte meinen Vorteil daraus haben, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Ich bin hingegangen und bin über meinen Schatten gesprungen und habe über einen sexuellen Missbrauch geredet, obwohl ich gedacht habe, die Familie geht dadurch kaputt. Und werde dann bei anderen noch so hingestellt. Ich bin auch darüber entsetzt, was du von deinem Mann sagst. Eigentlich müsste ein Mann, der dich liebt, müsste komplett auf deiner Seite stehen und ganz müsste ehrlich? Diesen Kerl meiden bis zum geht nicht mehr. Also ich habe seit 6 Monaten eine neue Beziehung, auch wenn ich erst im November ausgezogen bin. Und dieser Mann, der steht voll und ganz hinter mir. Hast du denn den Eindruck, dass dein ehemaliger Mann, dass der dich schon am Anfang geliebt hat? Oder war das irgendwie so eine... Nee, mehr oder weniger. Wir haben uns in der Diskothek kennengelernt, haben ja eine ziemlich heftige Zeit hinter uns, was Drogen angeht. Haben uns in der Zeit kennengelernt, haben dann auch in dieser Zeit geheiratet und irgendwann mit den Drogen aufgehört. Und dann hast du gemerkt, es geht auseinander. Verstehe. Weil durch die Drogen bist du halt ganz anders. Ja, ja, ja. So, und wir sind halt so verschieden, dass wir halt wirklich gesagt haben, okay, komm, wir trennen uns. Stehst du jetzt im Moment vor einem Problem, dass du sagst, was soll ich jetzt konkret in dieser Richtung machen? Ja, genau. Welches Problem wäre das? Das Problem sind meine Eltern, weil ich weiß, solange ich mit diesem Thema, mit denen ich gesprochen habe, kann ich mich damit irgendwie nicht abfinden. Ich würde gerne eine Therapie machen. Habe auch eine gute Freundin von mir, die arbeitet bei einem Therapeuten. Ja. Aber er sagt auch zu mir, ich muss erst dieses Gespräch haben. Wer sagt das? Bevor ich dieses Gespräch nicht habe, bringt mir das alles nichts. Wer sagt das? Der Therapeut von der, ihr. Der sagt, du musst also erst... Also der Chef von ihr, ja. Der Therapeut hat gesagt, du musst erst mit dem Täter sprechen. Genau. Halte ich mit Verlaub gesagt nicht immer für nötig. Ja, weil mich diese Sache halt beschäftigt, weil ich würde es gerne. Ich würde mich mal gerne wirklich vor meine Mutter stellen und ihr sagen, was ich von ihr halte. Kann ich verstehen, das ist völlig klar. Aber ich finde nicht, dass das die Voraussetzung ist, um in eine Therapie zu gehen. Ich finde, eine Therapie ist erstmal ganz wichtig in so einem Fall. Welche weiteren Schritte dann vorgenommen werden, was du vielleicht dann auch tun kannst in der Konfrontation mit deinen Eltern, das kann man ja in einer Therapie noch viel besser abstimmen. Ja, ich würde dir dringend dazu raten, das zu machen, Svenja. Du bist 30 Jahre alt. Du hast das jetzt so viele Jahre mit dir herumgetragen. Dir sind als Kind und Jugendlicher so viele Verletzungen zugefügt worden, seelische Verletzungen. Vor allen Dingen sage ich heute, meine Eltern haben mir mein Leben komplett versaut. Ich bin in die Drogenszene abgerutscht. Ja. Ich bin mit 19 schwanger geworden, musste meine Lehre abbrechen. Das sind alles Sachen, ich sag mal, hätte da jemand hinter mir gestanden, wäre vielleicht heute gar nicht so. Ja, klar. Da hätte ich meine Lehre gemacht, hätte also, vielleicht zwei Kinder, wäre glücklich verheiratet. Also Svenja, ich finde, dass du das sehr dringend angehen solltest mit der Therapie. Auch und nicht zuerst mit deinem Vater gesprochen zu haben, sondern die Therapie muss jetzt als erstes losgehen. Ja. Wie das geht und welche Therapieform vielleicht auch für dich die beste ist, würde ich dich jetzt gerne wirklich von meiner Fachfrau im Hintergrund beraten lassen. Okay. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen, und das ist ein guter Schritt. Und ich finde, dass du komplett im Recht bist in deinem Verhalten. Und wenn du dich jetzt scheiden lässt, dann bist du halt die Erste in der Familie. Und ich finde deine Eltern, deine Mutter furchtbar in ihrem Verhalten, ganz klar. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wirklich meinen jetzigen Freund habe, der da voll und ganz hinter mir steht. Ja. Der sagt, Mädel, sagt er, wir packen das, egal wie schwer es ist. Genau, das hilft schon sehr, das stimmt, ja. Sagt er, ich sehe, wie du darunter leidest, sagt er, und von daher, ich weiß ja auch, der liebt mich, der liebt meine Kinder, der wird alles für uns tun. So, Svenja, wir hoffen auch jetzt ein bisschen auf was für dich tun zu können. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Das heißt, die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Ja, wunderbar. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Hier ist noch Jasmin. Jasmin ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jasmin. Ja, wir beide hatten schon mal vor der Winterpause miteinander telefoniert. Es ging darum, dass ich nach 25 Jahren meine Mama wieder getroffen habe. Ich erinnere mich. Ja, genau. Die hatte dich als Kind ganz verlassen, ganz genau. Klein abgegeben, ne? Weggegeben. Ganz genau, da war ich 3 Tage alt. Ja. Und das Treffen war jetzt soweit. Wir haben uns also getroffen. Wann war es, das Treffen? Am 2. Weihnachten. Genau, am 2. Weihnachten. Es war noch so ein symbolisches Datum, ne? 2. Weihnachten. Ja, und? Wie war's? Ja, es war natürlich erst sehr befremdend und wir haben halt Kaffee zusammen getrunken und sie hat mir halt erklärt, sie hat uns nur verlassen, weil sie meinem Vater fremd gegangen ist und weil sie nicht wusste, ob er der Vater ist oder der andere. Mhm. Ja, aus diesem Grunde ist sie im Prinzip nur gegangen, weil sie Angst hatte, wenn es halt rauskommt, dass mein Vater nicht mein Vater ist, dass er sie halt verlassen wird und sie dann mit einem kleinen Kind alleine dasteht. Wie siehst du sie? Siehst du diese Begründung? Ja, auf der einen Seite denke ich mir so, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, irgendwie, weil ein Vaterschaftstest, okay, wie heute mit Wattestäbchen, wie man testet, wäre vielleicht einfach gewesen, da wäre eine Blutabnahme nötig gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite, okay, sie hat diesen Schritt gewählt. Ich bin trotzdem groß geworden, habe eine glückliche Kindheit gehabt, habe jetzt Kontakt zu ihr. Was meinst du denn jetzt? Das kannst du vielleicht ein bisschen einschätzen schon nach dem ersten Tag. Könnte daraus jetzt eine feste Beziehung werden? Also nicht als Mutter und Tochter, ganz bestimmt nicht. Erstmal vorerst nicht. Also wir haben uns bisher wieder 2-mal gesehen. Ja. Und man unterhält sich ganz normal, was man halt so macht im Leben. Mhm. Aber es würde, glaube ich, nie eine Beziehung werden wie zu einer Mutter, wie ein Kind eine Beziehung zu einer Mutter. Hältst du eine freundschaftliche Beziehung für möglich? Ich denke schon. Das schon. Also, ja, sie wohnt ja nur 40 Kilometer. Ja, genau. Ja, ja. Und ich habe ja Geschwister und bin Tante und... Ich weiß, du hast mir erzählt, dass da eine ganz große neue Familie dazugekommen ist. Ja, genau. Ja, vielleicht entwickelt sich ja schon doch ein bisschen was. Und sie getroffen zu haben, ist auf jeden Fall sehr richtig und sehr gut gewesen, ne? Ja, ich bereue es auch nicht. Also ich denke, es war der richtige Schritt, na, den super. Ich gemacht habe. Freue ich mich für die Rückmeldung, Jasmin. Ja, bitteschön. Sehr nett und alles Gute wünsche ich dir. Ja, in allen weiteren Entwicklungen. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. In der Technik Thomas Wittig und morgen heißt unser Thema 2009. Das muss ich tun. Ich möchte mich mit euch über eure Pläne, eure Vorhaben unterhalten, die ihr für 2009 jetzt vor Augen habt. Nicht so die Kleinigkeiten, sondern schon die größeren Sachen. Wenn eine Trennung beispielsweise wäre, so auch ein Beispiel, dass ihr sagt, ich muss dieses Jahr mich von meinem Partner trennen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir wieder da oder ihr mailt rund um die Uhr. Ich wünsche euch eine schöne